Das Gehen machte Josef Knecht Freude. Er war seit Jahren nicht mehr zu Fuß gereist. Das Glück der Freiheit und Selbstbestimmung durchflutete ihn wie ein starker Trank. Wie lange hatte er diese Empfindung, diese holde und entzückende Illusion nicht mehr verspürt? Er stand diesem Gefühl ganz offen, das ihn erfüllte wie einen Bauer nach getanem Tagewerk das Feierabendgefühl. Er wusste sich geborgen und zu nichts verpflichtet, wusste sich für einen Augenblick vollkommen entbehrlich und ausgeschaltet, zu keiner Arbeit, keinem Denken verpflichtet, und der lichte, farbige Tag umgab ihn sanft strahlend, ganz Bild, ganz Gegenwart, ohne Forderung, ohne gestern und morgen. Mein Haupt und Glieder, die lagen da nieder, aber nun steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Mein Haupt und Glieder, die lagen da nieder, aber nun steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Andern Tages traf der Wanderer in der Hauptstadt ein und sprach im Hause des Signori vor. Plinio kam ihm die Treppe herab entgegen und umarmte ihn bewegt. Wir haben dich sehnlich und mit Sorgen erwartet. Du hast einen großen Schritt getan, Freund, möge er uns allen Gutes bringen. Aber dass sie dich fortgelassen haben, ich hätte es nie geglaubt. Du siehst, ich bin da, aber davon werde ich dir gelegentlich erzählen. Jetzt möchte ich vor allem meinen Schüler begrüßen und natürlich auch deine Frau und alles mit euch besprechen, wie wir es mit meinem neuen Amt halten wollen. Ich bin begierig darauf, es anzutreten.